Sound. Und ihr greift die Chance, bitte gebt Applaus, alles happy, alles easy Chance. Hier liegt wieder vor einer Couch und ihr greift die Chance, bin voll Leib und drauf, alles happy, alles easy Chance. Wer macht den geilen Sound? Schaut in Richtung Himmel und mir wird wieder bewusst, das Leben kann für mehr als nur zu leben überfrust. Macht mal gute Laune und schätzen aufs wieder ist geschluckt. Macht das wirklich und bequem, Alter, wir fahren ab uns. Yo, lern das, schätzt das, was du gern hast. Wir machen noch mehr Stuff, nenn es ernhaft. Wenn der Lärm passt, gehen wir ab, früh auf Kernkraft. Lass die Sorgen weg, auch wenn das manchmal schwer ist. Ich hab's euch sehen, dass das Leben schwarz Nummer hoch. Dass sie nur daheim sitzen, bin nur mal der Top, dass sie ne Kunde hoch. Einmal nicht noch denken und alles rund um mich vergessen. Ausgehen und lächeln, ich lass mich vor kaum mehr stressen. Und ihr greift die Chance, bitte gebt's Applaus, alles happy, alles easy Chance. Mir liegt wie auf einer Couch und ihr greift die Chance, bin voll Leib und drauf, alles happy, alles easy Chance. Wer macht den geilen Sound? Und ihr greift die Chance, bitte gebt's Applaus, alles happy, alles easy Chance. Mir liegt wie auf einer Couch und ihr greift die Chance, bin voll Leib und drauf, alles happy, alles easy Chance. Wer macht den geilen Sound? Es gibt negative Seiten und ein positive Seiten. Es gibt da komische Seiten und eine komische Zeiten. Es gibt die guten und die chronisch melancholischen Seiten. Und wenn man noch den Leuten lohnt sich das Streiten? Ja, lohnt sich das Streiten? Wir vertonen die Zeiten. Es ist einfach so, dass wir die Wunder verbreiten. Ja, ohne zum Schreiben und auch ohne zum Schreien. Bringen Reime hervor, wie die Post unsere Zeitung. Ich sitz allein im Raum und ich schau auf die Wand. Vor mir rennt der Film des Lebens, aber ohne Sound. Ich denk nicht viel, aber ich denk, die sind komplett am Sound. Dann mach ich's Fenster auf und ich bin nimmer down. Und ihr greift die Chance, bitte gebt's Applaus, alles happy, alles easy Chance. Mir liegt wie auf einer Couch und ihr greift die Chance, bin voll Leib und drauf, alles happy, alles easy Chance. Wer macht den geilen Sound? Und ihr greift die Chance, bitte gebt's Applaus, alles happy, alles easy Chance. Mir liegt wie auf einer Couch und ihr greift die Chance, bin voll Leib und drauf, alles happy, alles easy Chance. Wer macht den geilen Sound?